Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Gott segne dieses Wort. Gottes Zorn. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über die Attribute von Gott und auch über Gottes Zorn. Und obwohl es hier heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade, so ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass Gott auch zornig sein kann. Er ist geduldig. Ja? Gott ist geduldig, das ist einer seiner Charakteristiken. Denn sein Anliegen ist es, dass alle Menschen zu ihm kommen als reuige Sünder. Und deswegen ist er eben anderen Menschen gnädig, auch Menschen, die auch Böses tun und auch anderen Menschen Leid zufügen. Was nun nicht heißt, dass das irgendwie gut ist oder dass Gott das gut heißt. Aber die Einladung ist eben auch für Menschen, die sowas tun, die das tun, dass sie dann bereuen, ja, in Reue und sich von der Sünde abwenden, auch zu ihm kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum es heißt, dass eben unser Herrgott barmherzig und gnädig ist, geduldig und voll großer Gnade. Das heißt nun nicht, das ist nämlich keine Einladung, jetzt Sünden zu begehen oder anderen Menschen Leid zuzufügen. Ganz im Gegenteil. Das ist die Einladung zu verstehen, dass Gott eben auch zornig sein kann. Und wenn ihr ins Neue Testament geht, in den Evangelien und über alles, was ihr könnt, über Jesus Christus lernen könnt, so sehen wir auch, dass in Christus Gottes Zorn ausgedrückt ist. Denn wir haben hier Gott im Fleische, unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist sehr geduldig. Ja? Wenn ihr mal das Matthäus-Evangelium durchliest, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ja, Jesus ist sehr geduldig und voller Liebe. Das ist richtig. Aber geht mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Vers 12 bis 13. Matthäus, Kapitel 21, Vers 12 bis 13. Und schaut mal, was da passiert, was unser Jesus Christus macht. Gottes Zorn ist da ausgedrückt. Und eine Sache, wo Jesus Christus zornig ist, ist eben, wie auch in dem Kontext, also aus dem Matthäus-Evangelium, dass wenn Menschen vorgeben, Gott zu dienen und vor allem oder Jesus Christus zu folgen und das nun nicht tun. Ja, das ist eine Sache, die dann später auch weiter ausgedrückt ist im Neuen Testament. Leute in Glaubensgemeinden oder in Christengemeinden zum Beispiel, die so tun, als wenn sie Gottes fromm sind und gottesfürchtig, aber ihre Worte und vor allem ihre Taten sprechen ein ganz anderes Bild. Und seht zu, dass ihr euch von solchen Menschen fernhaltet. Und der beste Weg, wie ihr das machen könnt, ist, dass ihr bibelfest seid, versteht, dass eben unser Jesus Christus uns warnt vor solchen Leuten. Und dass wir eben ein Gebet sprechen für Menschen, die das tun. Das ist nämlich böse. Und dass sie sich von der Sünde abwenden und vom Bösen abwenden und in Reue zu Jesus Christus kommen. Aber in der Zwischenzeit haltet euch fern, ja, von Menschen, die vorgeben, Christus zu dienen oder dass sie sagen, sie sind Christen, aber ihr Verhalten ist ganz anders. Seid auf der Hut. Ja? Denn letztendlich, wenn Jesus Christus sagt uns auch, nicht alle, die sagen, Herr, ja, wir haben in deinem Namen gedient. Nicht alle werden ins Paradies, ins ewige Leben mit Jesus Christus kommen. Ja, Jesus Christus sagt uns das. Und das ist die Warnung. Das ist eine Sache, das macht Gott natürlich zornig. Das macht ja auch Sinn. Denken wir darüber nach. Leute sagen, dass sie Gott folgen oder dass sie Jesus Christus folgen. Und wir haben es hier mit einem persönlichen Gott zu tun, mit unserem Herrgott, dem einzigen Gott, nämlich unserem Herrn Jesus Christus, als Gott im Fleische. Und Leute, die dann vorgeben, ihm zu folgen, aber ihre Herzen überhaupt nicht da sind und Christus zugewandt sind, das macht Gott zornig. Ja? Und lest da nochmal, also was Jesus Christus auch sagt, worauf es ankommt, was nur die Erlösung anbelangt. Im Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Und darauf kommt es an, zu verstehen, dass Gott eben ja auch zornig sein kann, unser Herrgott, obwohl er auch liebend ist und barmherzig und gnädig ist und geduldig ist und voller Gnade. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Psalm und auch aus dem Matthäus-Evangelium und verstehen, dass du barmherzig und gnädig bist und geduldig bist, voller Gnade, großer Gnade bist, aber eben auch zornig sein kannst. Und dein Zorn sich eben auch so ausdrückt, wie du uns das in der Bibel schreibst. Und möge das ein Ansporn sein für uns in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus Christus, dass wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit dir und hilf uns all dieses, dass wir dir folgen und deinem Wort folgen. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.